Greg Broussard alias The Egyptian Lover war das mit My House on the Nile aus dem Jahre 84. Der Musiker aus L.A. bringt übrigens heute noch unter seinem eigenen Label Musik heraus, die sich nicht wesentlich geändert hat. Hier noch ein weiteres Beispiel aus den Anfängen des Electro, jetzt von Kid Frost mit Terminator. Interessant ist bei den Electro- und Rap-Verbindungen immer wieder, dass der Rap-Anteil recht gering ausfällt, im Gegensatz zu längeren Instrumentalpassagen.